Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Adventskalender. 21. Dezember. Über Bumgang und Rettungsroutinen. 20.12.23:45 Uhr. Mit den Worten, ich muss für unseren Adventskalender noch einen Artikel über den Weltuntergang schreiben, quäle ich mich von der Couch. Aber wenn morgen wirklich die Welt untergeht, liest das doch eh keiner mehr, wendet meine Freundin mit bestechender weiblicher Logik und nicht ganz zu Unrecht ein. Auf dem Weg zum Arbeitszimmer geht mir irgendwas mit Baumpflanzen durch den Kopf. War es ein Apfelbaum? Später mal googeln. 0:01 Uhr. Die erste Minute des letzten Tages ist angebrochen, noch alles ist ruhig. Ein schneller Blick in die Nachrichtenticker bestätigt meinen Eindruck. Bei der Deutschen Bank ist die Polizei in dieser Woche Stammgast. René Obermann verlässt die Telekom. Halt! Im thailändischen Phuket muss ein Airbus einer deutschen Fluggesellschaft notlanden. Ich werde nervös. Aber erkenne dann schnell, dass es sich nur um eine bei Billig Airlines mittlerweile alltägliche technische Störung handelt. 0:04 Uhr. Nun wird die Welt doch ein wenig untergehen, zumindest für einige Piraten. Und die Welt war am schnellsten. Marina Weißband hat bestätigt, was viele schon länger vermutet hatten. Sie wird zur Bundestagswahl nicht als Kandidatin antreten, ich kann sie verstehen. 0:12 Uhr. Wo fängt der Weltuntergang eigentlich an und wann genau? Wird es ähnlich wie an Silvester sein, wenn TV- und Radiostationen bereits mittags über Feiern auf sonst unbekannten pazifischen Inseln berichten und sich dann langsam westwärts vorarbeiten? Oder gilt eine der drei Zeitzonen in Mittelamerika, wo die Maya einst lebten? Warum muss das immer alles so kompliziert sein? 0:20 Uhr. Ist es Zufall, dass zum Wort des Jahres diesmal Rettungsroutine gekürt wurde? Unsere Kanzlerpräsidentin traf sich in den vergangenen 12 Monaten bald jeden Mittwoch in Brüssel mit anderen europäischen Regierungschefs, um dort auszubaldowern, wie man Griechenland übers Wochenende bringt. Hätte sie am letzten Mittwoch nicht mal nach New York, dem Hauptsitz der UNO, fliegen und dort über die Rettung der Welt beraten können? Ich bin mir sicher, wir hätten es ihr gedankt. Hatte sie doch nach jedem erfolgreichen und als alternativlos erklärten Rettungsschirm vor Optimismus und Überzeugungskraft nur so gesprüht. 0:21 Uhr. Apropos Schirm. Noch schnell einen Blick in Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis werfen. Auch dort ging bereits im ersten Kapitel die Welt unter. Wie war das nochmal? Ach ja, don't panic. Handtuch, check. Erdnüsse für den Mineralhaushalt, check. Mindestens 3 Bier trinken? Mist, ich habe nur Wein zu Hause. Muss auch gehen. 0:38 Uhr. Unsere Tochter wird wach und verlangt lautstark nach ihrer üblichen Milch. Wie erklärt man einem 2-jährigen Mädchen, dass die Welt heute untergehen wird? Oder, in ihrem Sprachschatz ausgedrückt, Bumgang. Anmerkung des Übersetzers, kaputt gegangen. Mit der unmissverständlichen Anweisung, Papa heile, würde sie mir wahrscheinlich ungeduldig den Globus in die Hand drücken, wenn es denn mal so einfach wäre. 0:50 Uhr. Das Nachtjournal im ZDF macht mit dem Satz, Hurra, wir leben noch auf. Weiß der Moderator eigentlich über den Ursprung dieses Zitats? Im anschließenden Einspieler berichten Reporter aus verschiedenen Kontinenten über die ersten Anzeichen des kommenden Weltuntergangs. Entweder wird er wieder unglaublich geaast mit unseren GEZ-Gebühren oder es ist wirklich ernst bestellt um Mutter Erde. So oder so, ich bin beunruhigt. 1:05 Uhr. Mir fällt immer noch keine einzige originelle Zeile zu unserem Weltuntergang ein. Es ist bereits alles gesagt und geschrieben. Der Gag mit den Weihnachtsgeschenken, um die man sich dieses Jahr keine Gedanken mehr zu machen braucht, ist ausgelutscht. Online suche ich trotzdem noch nach einem Last-Minute-Präsent und bestelle per Premium-Versand. Sicher ist sicher. Ciao, Achim. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.